den Verlass der Post, schon jeden Vermacht aus. Schau mal spruchlos. Schöne Bade, wo er schon deine Freunde euch schon mal. Schöne Bade, wo er schon der Wurzeln und Tag schon weg. Schöne Bade, wo er schon der Schriebeker war. Il faudrait qu'on la refasse là.